بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir waren angekommen bei der Auswirkung des Namens Al-Azim auf den Menschen und wir haben gesagt, dass die Hochachtung Allahs Jalla wa Ala und die Verehrung Allahs zu den wichtigsten Folgen dieses Namens gehören. Dazu noch einmal der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, als er sagte, Al-Kibriya'u Rida'i wal-Azamatu Izari, also dass er überlieferte, dass Allah sagt, ist ein heiliger Hadith, Al-Kibriya'u Rida'i wal-Azamatu Izari, faman naza'ani wahidan minhuma al-qaytuhu finnah. Der Stolz ist mein Obergewand und die Erhabenheit ist mein Untergewand. Wer mir sie streitig macht, den werde ich bestrafen. Das bedeutet, dass niemand die Gewaltigkeit, die Erhabenheit, die Majestät Allahs Azza wa Jal in Frage stellen darf oder so tun darf, als ob er, also der Mensch, gewaltig wäre und die Menschen daher unterdrückt. Eine weitere Auswirkung und eine weitere Folge ist natürlich, keinen anderen außer Allah Azza wa Jal so hoch zu achten, wie es Allah gebührt. Denn wenn Allah Azza wa Jal diese Eigenschaft hat, dass er hoch geachtet wird, dass er majestätisch angesehen wird, dass er gepriesen wird, dass er subhanahu wa ta'ala geschätzt wird, dann darf diese Tat natürlich keinem anderen zugeschrieben werden. Das heißt, der Muslim darf keinen anderen so achten wie Allah jalla wa ala. Wie spiegelt sich das wider, dass jemand einen anderen achtet so wie Allah, indem natürlich Allah azza wa jalla etwas verbietet, und der Mensch etwas gebietet und dass der Mensch eben nun nicht Allah folgt, sondern diesem anderen Menschen. Und das ist natürlich nicht erlaubt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel das Alkoholtrinken verbietet und der andere kommt und gebietet das Alkoholtrinken, dann ist die Frage, wen achtest du hier mehr? Achtest du Allah azza wa jal mehr oder diesen Menschen, der dir das erlaubt hat? Oder wenn er dir etwas gebietet, Allah Jalla wa Ala, dass du die Zakah entrichten musst und ein anderer sagt, nein, du entrichtest nicht die Zakah, wem folgst du dann? Wen achtest du mehr? Wen respektierst du hier mehr? Natürlich Allah subhanahu wa ta'ala, denn er ist der Schöpfer, er ist Al-Azim, der Gewaltige. Und dazu gehört eben, und das ist eine Folge, seine Gebote hochzuachten. Allah Azza wa Jal sagt, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. So ist es, und wenn einer die Kulthandlungen Allahs hoch ehrt, so ist es ein Ausdruck, der von der Gottesfurcht der Herzen herrührt. Die Kulthandlungen Allahs, das heißt all das, was Allah Azza wa Jal geboten hat, ob das nun das Gebet ist, die Pilgerfahrt ist, die Rezitation des Korans, die Einhaltung der Gebote Allahs, das alles gehört zu Sha'air Allah Jalla wa Ala. Und Ta'zimu Sha'airillah, also die Hochehrung und Hochachtung der Kulthandlungen Allahs Tabaraka wa Ta'ala, bedeutet eben diese Gebote einzuhalten. Wenn ich höre, etwas ist verboten, dass ich das unterlasse. Das ist die Folge. Ansonsten deutet das auf mangelnden Respekt hin gegenüber Allah und das ist kein Ta'zim, das ist keine Hochachtung. Ta'zim, die Hochachtung, die Verehrung, die Verherrlichung Allahs subhanahu wa ta'ala muss mit sich führen, dass wir die Gebote Allahs einhalten. Und je weniger du die Gebote Allahs einhältst, desto weniger verehrst du Allah. Desto weniger verherrlichst du Allah. Desto weniger achtest du Allah subhanahu wa ta'ala. Also desto weniger hast du diesen Ta'zim. Der Muslim muss wissen, dass er, wenn er Allah respektiert, dass er ihn auch folgt. Genauso gehört dazu zu den Folgen des Ta'zim, dass Allah und seinem Gesandten nicht zuvor gekommen wird. Denn Allah Azza wa Jal sagte: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Inna Allaha sami'un 'alim. O die ihr glaubt, kommt nicht Allah und seinem Gesandten zuvor und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist allhörend und allwissend. Was bedeutet das? Das bedeutet, Allah Azza wa Jal sagt dir etwas und du machst etwas anderes. Du erfindest Sachen in der Religion oder du erlaubst, was verboten ist oder verbietest, was erlaubt ist. Das ist kein Glaube. Jeder Mensch, der denkt, Allahs Gebote sind nicht einzuhalten, jeder kann machen, was er will, der verherrlicht nicht Allah. Und er bestätigt auch nicht die Herrschaft Allahs, tabaraka wa ta'ala. Und das führt dazu, dass er sein Islam, seine Zugehörigkeit zum Islam nicht richtig ist. Denn die Voraussetzung für einen Muslim ist, dass er auch die Gebote Allahs liebt und er sie einhält. Wenn er sie für schlecht ansieht, dann heißt das ja was, dass er Allah als unwissend oder als ungerecht, als unweise betrachtet. Warum sonst sollten die Gebote Allahs schlecht sein? Sie wären nur schlecht, wenn Allah Azza wa Jal selbst schlecht wäre. Erhaben ist er darüber. Deswegen, jeder, der sagt zum Beispiel, das Zinsverbot ist schlecht, Alkohol trinken zu verbieten ist schlecht, Hijab aufzuerlegen ist schlecht, alle Gebote Allahs Azza wa Jal, wer das glaubt, ist kein Muslim. Und deswegen muss man sich davor achten. Warum ist er kein Muslim? Weil er Allah Azza wa Jal nicht achtet. Weil er Allah subhanahu wa ta'ala nicht respektiert. Weil das mit anderen Worten eine Beleidigung Allahs Azza wa Jal ist. Denn warum sollte das Alkoholverbot schlecht sein? Nur weil Allah Azza wa Jal unwissend oder unweise wäre, erhaben ist er darüber. Und deswegen muss jeder Muslim die Gebote Allahs Azza wa Jal lieben. Natürlich kann es sein, dass man mal sündigt. Es kann sein, dass der Mensch sündigt, der Muslim sündigt. Dann nimmt er halt Zinsen einmal. Oder es könnte sein, dass er mal Alkohol trinkt. Er wird dadurch nicht sofort zu einem Nicht-Muslim. Aber wenn er dieses Gebot verachtet, hasst, für schlecht empfindet, also wenn er dieses Gebot nicht mag, dann ist er kein Muslim mehr. Und das ist ein wichtiger Aspekt, denn einige Menschen denken, es ist ihnen erlaubt, einige Gebote Allahs Azza wa Jal zu verachten, im Sinne von für schlecht zu erklären. Und das ist natürlich ein Widerspruch zur Bezeugung, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Und zu diesem Gedenkspruch in der Verbeugung sagte Ibn Qayyim al-Jawziyyah: So wurde dem sich Verbeugenden geboten, die Gewaltigkeit seines Herrn zu erwähnen, während er seinen Körper senkt und sich damit unterwirft. Wie ich gestern schon sagte, während ich Subhana Rabbi al-Azim sage, al-Azim, also der Erhabene, der Majestätische, der Herrliche, der Große, Subhanahu wa ta'ala, wenn ich diesen Ausspruch ausspreche, soll ich mein Haupt senken. Warum? Weil mein Haupt Grund der Ehre ist auf dieser Welt. Wenn jemand nicht geistig intakt ist, wird er sich verhalten wie ein Tier oder wie irgendjemand, der eben verrückt ist. Und das führt dazu, dass man sich lustig macht über ihn und so weiter. Auch wenn das nicht erlaubt ist, sich lustig zu machen. Aber so ist es nun mal, dass einige Menschen dann diesen Fehler begehen und sich lustig machen über diese Menschen. Und Allah Azza wa Jal ehrt den Menschen dadurch, dass er ihm einen intakten, einen gesunden Verstand gegeben hat. Nun, und der ist wo im Kopf? Das heißt, du sagst nun, o Allah, weil du so gewaltig bist, weil du so erhaben bist, weil du so herrlich bist, weil du so vollkommen bist, weil du so unabhängig bist, senke ich mein Haupt vor dir. Und deswegen darf man sich nur vor Allah verbeugen. Weder vor dem Karate-Trainer, noch vor dem Jujutsu-Trainer, noch vor irgendeinem anderen. Das Verbeugen, Ar-Ruku' gilt nur Allah, Jalla wa Ala. Denn niemand ist so vollkommen, dass er es verdient, dass wir uns vor ihm verbeugen, außer Allah, Jalla wa Ala. Das war in den vorangegangenen Völkern anders. So, ihr kennt die Geschichte von Yusuf alayhi salam, als er gesehen hat, dass sein Vater und seine Mutter und seine Brüder sich niederwerfen vor ihm. Das war zu seiner Zeit nicht verboten. Aber zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde dies verboten. Das heißt, man wirft sich nieder oder man verbeugt sich nur vor Allah jalla wa ala. Denn nur er ist vollkommen, subhanahu wa ta'ala. Und nur er verdient es, dass wir uns verbeugen vor ihm, Jalla Jalalu. Das heißt, während du dich verbeugst, musst du erkennen, ich bin schwach und deswegen verbeugst du dich. Ich bin abhängig von Allah, deswegen verbeugst du dich. Ich bin ohne Allah Azza wa Jal verloren, deswegen verbeugst du dich vor Allah Subhanahu wa Ta'ala, dem Gewaltigen, dem Herrlichen, dem Stolzen, dem Mächtigen, Subhanahu wa Ta'ala. Und das ist natürlich für den Gläubigen ein Genuss. Die Niederwerfung vor einem Menschen ist eine Erniedrigung. Die Verbeugung vor einem Menschen ist eine Erniedrigung. Weil er ist Mensch, so wie du. Wir sind gleich. Alle Menschen sind vor Allah Jalla wa Ala gleich. Deswegen ist das eine Erniedrigung. Aber die Verbeugung vor Allah, dem Schönen, dem Herrlichen, dem Vollkommenen, dem Reichen, dem Gütigen, dem Barmherzigen, die Verbeugung vor Allah Jalla wa Ala ist ein Genuss. Ist ein Genuss. Und das ist die völlige Freiheit. Eben, dass der Muslim versteht, Allah zu dienen, ein Knecht Allahs zu sein, ist die höchste Stufe der Freiheit. Denn dies mache ich aus freiem Willen. Niemand hat mich dazu gezwungen. Sondern ich habe mitbekommen, wer Allah ist, wie herrlich Allah ist, wie schön Allah ist, wie gütig Allah ist. Und deswegen muss ich mich niederwerfen und verbeugen vor meinem Herrn, dem Gewaltigen, subhanahu wa ta'ala. Nach Ar-Ruku' und während dem Ruku' noch einmal, sollen wir uns daran erinnern, dass was passiert? Dass die Sünden hinunterfallen. Die Sünden fallen nun hinunter. Das heißt, du mischst nun die Gefühle der Ehrfurcht, des Respekts mit der Liebe Allahs Azza wa Jal zusammen. Mit der Liebe Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Warum? Weil du hier dich daran erinnerst, dass die Sünden vergeben werden. والتعظيم, التعظيم, also die Verehrung, Verherrlichung, ist die Furcht mit Liebe. Die Furcht, aber auch mit Liebe. Warum die Furcht? Weil Allah gewaltig ist. Warum die Liebe? Weil Allah subhanahu wa ta'ala mir die Sünden gerade vergibt. Sie fallen runter, wie in einem Wasserfall. Fallen sie hinunter und ich werde diese Sünden, die ich getan habe, endlich los. Wenn nun der Betende vom Ruku' fertig ist, und es gibt natürlich viele andere Gedenksprüche, ich erwähne hier nur einige, ja? Denn hier geht es jetzt nicht darum, sämtliche Gedenksprüche des Gebets zu erläutern, sondern es soll eine Anleitung sein, wie soll ich Khushu' empfinden? Was muss ich wissen, um Khushu' zu empfinden? Je mehr ich die Gedenksprüche kenne, umso mehr werde ich Khushu' empfinden. Je mehr ich weiß, was ich hier sage, umso mehr werde ich Khushu' empfinden. Wenn nun der Betende wieder sich aufrecht tut, sagt er dabei, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Und dann, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Aber bevor wir dazu kommen, Neben diesem Gedenkspruch wurden weitere Gedenksprüche zur Verbeugung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und zwar sagte Aisha radiallahu anha, كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sehr oft in seiner Verbeugung und seiner Niederwerfung gesagt, gepriesen seist du, O Allah, unser Herr, und mit deinem Lob, O Allah, vergib mir. Damit hat er dem Koran gefolgt. Warum? Denn Allah Jalla wa Ala sagte, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung, gewiss er ist Reue annehmend. Ebenfalls berichtete sie, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Verbeugung und in der Niederwerfung sagte, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, gepriesener, heiliger, Herr der Engel und des Geistes. Der Gepriesene und der Heilige, Subbuhun und Quddus, sind zwei Namen Allahs. Sie deuten auf die Hochachtung und die Fernhaltung Allahs von jeglichen Mängeln hin. Weiterhin wird in diesem Gedenkspruch auf die Herrschaft Allahs über seine Engel hingewiesen. Mit dem Geist ist der Engel Jibril alayhi salam gemeint. So sagte Allah azza wa jalla über ihn: "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiy mubin." Und er ist ganz sicher eine Offenbarung des Herrn der Weltenbewohner, mit dem der vertrauenswürdige Geist herabgekommen ist auf dein Herz, damit du zu den überbringend von Warnung gehörst in deutlicher arabischer Sprache. Er wurde Geist genannt, Jibril alayhi salam, Ruh, weil er mit der Offenbarung kam, mit dem Koran. Und warum das? Weil der Koran Grund zum Leben ist. Wer kein Koran liest, wer nicht mit dem Koran lebt, ist eine wandernde Leiche. Nur durch den Koran kann der Mensch zum Leben, zum wahrhaftigen Leben erweckt werden. Und deswegen heißt Jibril alayhi salam, oder hat Allah azza wa jalla Jibril alayhi salam Ar-Ruh genannt. Nach der Verbeugung nun richtet man sich wieder auf und sagt Sami'a Allahu liman hamida. Und dieser Spruch hat eine Geschichte. Und zwar sagte, oder die Geschichte lautet, كُنَّا نُصَلِّ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضَعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلْ. Wir beteten eines Tages hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er sodann seinen Kopf aus der Verbeugung hob, sagte er, Allah erhört denjenigen, der ihn lobt. Also سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ. Ein Mann hinter ihm, der mitgebetet hat, sagte, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Unser Herr, dir gebührt der Dank. Als er das Gebet beendete, sagte er, wer hat gesprochen? Der Mann sagte, ich. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ich sah mehr als 30 Engel, die wetteiferten, wer es zuerst niederschreibt. Subhanallah. Das heißt, wenn du sagst, sami'a Allahu liman hamida, ist das etwas Schönes. Du preist hier wieder Allah und du lobst hier wieder Allah subhanahu wa ta'ala. Dass derjenige, der ihn lobt, auch erhört wird. Und was bekommt er dann? Er bekommt natürlich weitere Gaben, wie wir schon erwähnt haben. Je mehr du Allah dankst, desto mehr bekommst du Gaben. La in shakartum, la azidannakum. So, je mehr ihr dankt, desto mehr gebe ich euch. Also sagst du, Allah macht dies. Allah, du bestätigst das. Allah erhört denjenigen, dem der ihm dankt. Und deswegen sagst du danach, Rabbana walaka alhamd. Also nachdem du aufgefordert wirst, zu danken, dankst du dich bei Allah Azza wa Jal. Und warum sollte man sich hier wieder danken? noch einmal, du hast gerade dein wertvollstes, deinen wertvollsten Körperteil, und zwar dein Kopf, runtergenommen vor Allah Jalla wa Ala. Dies schafft nicht jeder. Wie viele Menschen machen sich lustig und sagen, ich soll mich niederwerfen. Machen sich lustig über das Gebet. Ich leg doch mein Gesicht nicht runter. Oder ich verbeuge mich doch nicht. Ja? Man weigert sich vor Allah Azza wa Jal sich zu verbeugen. Allah hat dir aber geholfen, dass du dich verbeugst. So, du willst dich aber jetzt nicht nur einmal verbeugen oder willst du das, den Rest deines Lebens dich nicht mehr verbeugen. Nein, nein. Du möchtest, dass du dich die nächste Raka'a nochmal verbeugst. Die nächste Raka'a, das nächste Gebet für den Rest deines Lebens. Ja, wie gelange ich dazu? Danke Allah, dass er dir geholfen hat, dass du dich verbeugen darfst. Dann wird Allah Azza wa Jal dir mehr diese Gabe geben. Eben diese Gabe der Verbeugung. Ebenfalls bedankst du dich bei Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass die Sünden nun runtergefallen sind während der Verbeugung. Du weißt ja, wenn ich mich verbeuge, fallen die Sünden hinunter. Und dafür möchte ich mich noch einmal bedanken bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du rufst dich auf, indem du sagst, Sami'a Allahu liman hamida. Also an die ganze Menschheit, Allah erhört euch, wenn ihr dankt. Wenn ihr dankt, bekommt ihr die Belohnung. Also kommt danach, Rabbana wa lakal hamd. Und danach kommt, Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Und so weiter. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama baynahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, da gibt es viele Lobpreisungen, die man sagen kann. Und das ist es ja. Je mehr du Allah Azza wa Jal dankst, umso mehr bekommst du von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und deswegen sagt der Muslim diesen Gedenkspruch. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi bedeutet also also zahlreiche Lobpreisungen. Hamdan kathiran. Kathiran also viel. Ich lobpreise Allah sehr oft. Tayyiban also auf gute Art und Weise. Tayyib ist das Schöne, das Gute, das Reine. Hamdan kathiran tayyiban, mubarakan, gesegnet soll mein Dank sein. Das heißt, wenn ich danke, soll mir Allah helfen, richtig zu danken. Denn etwas Gesegnetes ist das, was gut ist, das, was richtig ist, das, was auch effektiv ist, was nachhaltig ist. Ja, und deswegen sagst du, tayyiban mubarakan fi, also dieser Dank, diese Dankessprüche, diese Lobpreisungen sollen gesegnet sein. Und danach gibt es natürlich die weiteren Gedenksprüche, die man sagen kann. Wichtig ist also, während des Ruku' denke ich daran, wie abhängig ich bin, wie schwach ich bin, wie sehr ich sündige, wie sehr ich ohne die Hilfe Allahs Azza wa Jal verloren bin. Ich erinnere mich an die Gewaltigkeit Allahs Jalla wa Ala. Und wie gewaltig ist Allah? Wenn wir die Schöpfung Allahs sehen, können wir daraus schließen, wie gewaltig Allah ist. Wenn wir uns die Gebirge ansehen, wenn wir wissen, die Malaika, die groß sind, gewaltig sind, dann wissen wir, dass der Schöpfer dieser Geschöpfe umso gewaltiger sein muss. Wenn ich nun aufstehe vom Rukur, muss ich mich bei Allah bedanken, dass er mir erlaubt hat, dass ich mich verbeuge vor ihm. Und deswegen dieser Spruch. Danach kommt der Betende zur nächsten Säule, und zwar dem Sujud. Und As-Sujud ist der Dreh- und Angelpunkt des Gebetes. Man könnte sagen, dass alles vorher Aufwärmtrainings waren, um nun im Sujud die vollkommene Hingabe zu zeigen und in der vollkommenen Hingabe sich Allah zu nähern. Denn am nächsten ist der Mensch seinem Herrn, wenn er sich niederwirft. Du bist Allah Azza wa Jal nahe, wenn du Al-Fatiha liest, wenn du Allahu Akbar sagst, Takbiratul Ihram, wenn du dich verbeugst, aber nun bist du am nächsten. Näher geht es nicht mehr im Gebet. Am nächsten ist man seinem Herrn, im Gebet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُ الدُّعَى. Der Diener ist seinem Herrn am nächsten, wenn er sich niederwirft. So mehrt die Bittgebet. Das ist wirklich etwas Verwunderliches, wenn Leute beten, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Hast du keine Bitten? Hast du keine Wünsche? Hast du keine Angelegenheiten, die Allah Azza wa Jal erledigen soll? Das ist die Chance des Lebens. Jeder, der etwas will, Gesundheit, Geld, Rechtleitung, egal was, ob es irdische Angelegenheiten sind oder Angelegenheiten Yawmul Qiyamah, bitte Allah Azza wa Jal im Sujud. Und obwohl der Betende sich mit seinem Körper hinuntergibt, begibt, nähert er sich seinem Herrn immer mehr. Das ist das Fantastische an diesem Sujud. Du standest zu Beginn des Gebetes. Dein Kopf ist am weitesten vom Boden entfernt. Und jetzt legst du deine Stirn, deinen Kopf auf den Boden. Eigentlich mit dem bloßen Auge, wenn man das sieht, ohne das Herz, fällt der Kopf hinunter. Du steigst hinunter, aber du steigst in der Tatsache, in der Wirklichkeit nicht hinunter, sondern du steigst hinauf. Allah Azza wa Jalla sagt, كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. اقْتَرِبْ مِنْ مَنْ. مِنْ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Keineswegs gehorche ihm nicht, sondern wirf dich nieder und sei Allah nah. Sei Allah nah. Und hier noch einmal die Dosis richtige Aqida. Wenn ich weiß, Allah ist über dem Thron, Jalla Jalalu, auf einer Art, die ihm gebührt, Subhanahu wa ta'ala, majestätisch wie er ist, dann weiß ich, dass Al-Qurb, also die Nähe, also zu Allah Azza wa Jal führt, Subhanahu wa ta'ala. Die Niederwerfung ist somit eine besondere Handlung, die zur Zufriedenheit Allahs führt und durch welche die Begleitung des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies gewährleistet wird. So berichtete Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radiallahu an und sagte, كُنْتُ آتِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ فَقَالَ سَلْنِي فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ فَقَالَ أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. Er sagte, ich habe beim Propheten sallallahu alaihi wasallam übernachtet und habe ihm sein Wasser zur Waschung gebracht. Er sagte mir, wünsche dir etwas. Ich sagte, ich wünsche mir, dich im Paradies zu begleiten. Er sagte, noch etwas anderes? Ich sagte, nur das. Er sagte, so hilf mir, dir zu helfen mit vermehrten Niederwerfungen. Das heißt, wenn du dich niederwirfst vor Allah subhanahu wa ta'ala, kommst du immer näher zu Allah und du darfst den Propheten alayhi salatu wassalam begleiten. Und deswegen ist ein Sujud, die Niederwerfung, das Schönste am Gebet überhaupt. Wie gesagt, warum? Du bist in der Niederwerfung Allah am nächsten, du kommst dadurch höher, du gelangst in höhere Stufen, je nieder du dich wirfst, also eben mit dem Stirn auf den Boden, desto höher steigst du, bi'idnillahi jalla wa ala, und du darfst den Prophet sallallahu alaihi wasallam begleiten. Du bist ein Kandidat für die Begleitung des Propheten alaihi salatu wassalam in den höchsten Stufen des Paradieses. Das gilt aber nur für diejenigen, die oft sich niederwerfen. Das heißt, die sehr viel beten, die oft beten. Egal, wenn sie eine Zeit haben, wenn sie Momente haben, an denen sie beten können, fangen sie an zu beten. Nicht nur die Pflichtgebete und nicht nur die 10 oder 12 Raka'a Sunnen vor Dhuhr, nach Dhuhr und so weiter und so fort, sondern es sind Menschen, die permanent am Beten sind. Sobald sie eine Freizeit haben, gehen sie beten. Das ist ihr Hobby. Ihr Hobby ist beten. Heißt das, dass wir nicht mehr andere Hobbys haben dürfen? Doch, doch. Aber zu deinen Hobbys muss das Gebet gehören. Wenn du den Propheten sallallahu alaihi wasallam begleiten möchtest. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete über das über As-Sujud in einem weiteren Hadith. Und zwar sagte ein Sahabi, laqitu Thauban Maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqultu dullani ala amalin yanfa'uni aw yudkhiluni al-jannah. Qala fasakata anni maliya. ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال لي عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. معدان رضي الله عنه sagte, ich traf Thauban, dem Helfer des Propheten صلى الله عليه وسلم, und sagte ihm, erzähle mir über eine Tat, durch die mich Allah ins Paradies führt. Ich möchte etwas wissen, etwas lernen. Wenn ich das tue, gelange ich ins Paradies. Oder er sagte, was ist die beliebteste Tat bei Allah? Er blieb still. Dann fragte ich nochmals und er blieb still. Ich fragte ihn ein drittes Mal und dann sagte er, ich fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber und er sagte, vermehrtes Niederwerfen. Denn mit jeder Niederwerfung, die du für Allah verrichtest, erhöht dich Allah um eine Stufe und entnimmt von dir eine Sünde. Also haben wir hier wieder mit der Niederwerfung, mit dem Hinuntersteigen steigst du hinauf. Mit dem Hinunterbringen deines Kopfes bringt dich Allah höher. Wer aber zu stolz ist, sein Haupt hinunterzubringen, den bringt Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah hinunter in die schlimmsten Stufen. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen, wer dies kennt, eine Sajda, eine Stufe, und die Stufen Yawm al-Qiyamah sind gewaltig. Das heißt, ich brauche nur einmal mich niederzuwerfen und dann steige ich hinauf für Jannah. Und wir wollen doch die höchsten Stufen des Paradieses. Dann wirf dich oft nieder, damit du diese höchsten Stufen des Paradieses auch erreichst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch: "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataba Allahu 'azza wa jalla lahu biha hasana wa maha 'anhu biha sayyi'a wa rafa'a lahu biha daraja fastakthiru min as-sujud." Jeder Diener, der eine Niederwerfung für Allah verrichtet, dem schreibt er diese als gute Tat nieder. Er ernimmt ihm dadurch eine Sünde und er erhöht ihn dadurch um eine Stufe, so mehrt die Niederwerfungen. Also so werft euch sehr oft nieder. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, مَا مِنْ حَالٍ يَكُونُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يَرَاهُ سَاجِدًا مُعَفِّرًا وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, keine Lage des Dieners ist Allah lieber, als dass er ihn niedergeworfen sieht, wie er sein Gesicht auf die Erde legt. Denn das zeigt deine Dienerschaft, das zeigt deine Abhängigkeit, das zeigt deine Unterwerfung, deine Hingabe, deine Aufgabe. Du gibst auf, du wirfst dich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und das zeigt für dich deine Schwäche, und im Gegenzug zeigt das die Stärke Allahs, die Unabhängigkeit Allahs, den Reichtum Allahs, tabaraka wa ta'ala. Welche Ehre verspürt der demütige Diener, wenn er weiß, wie sehr er sich durch die Niederwerfung in die höchsten Stufen erhebt, wenn er weiß, dass er nicht etwa tiefer gesunken ist, sondern viel höher gestiegen ist, wenn er weiß, dass der Hohe und der Höchste gepriesen sei er und erhaben, ihn hinaufbringt, während er sein Haupt hinabbringt. Daher ist der angebrachte Gedenkspruch während der Niederwerfung: gepriesen sei mein Herr dem Höchsten. Warum? Weil ich am tiefsten bin. Noch einmal, im Sujud erkenne ich Allah Jalla wa Ala, seine Eigenschaften, wie indem ich mich erkenne. Ich bin schwach, also ist er stark. Ich bin abhängig, also ist er unabhängig. Ich werde verlieren ohne ihn, also brauche ich Allah und er braucht mich nicht. Und wenn ich also tief bin, erinnere ich mich, dass Allah der Höchste ist, Subhanahu wa Ta'ala. Daher ist der angebrachte Gedenkspruch während der Niederwerfung: gepriesen sei mein Herr, dem Höchsten, Subhana Rabbi al-A'la. So erinnert sich der Betende an die Erhabenheit und die Hoheit Allahs. Welchen Geschmack verspürt man, wenn man weiß, dass man nun dem Höchsten am nächsten ist? Hier wird noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, eine reine und authentische Glaubenslehre zu haben. Denn wie könnte man in der Niederwerfung die Demut empfinden, wenn man diese Eigenschaft Allahs leugnet und nicht akzeptiert? Wie soll man das Gebet genießen, wenn man nicht glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Höchste und somit über all seine Geschöpfe ist? Daher befassen wir uns nun mit dem Namen Al-A'la. Allah Azza wa Jal erwähnte in Bezug auf seine Hoheit, auf seine Erhabenheit, drei Namen. Einmal den Namen Al-Muta'al, da sagte Allah Azza wa Jal, Alimul Ghaybi wa Shahadatil Kabirul Muta'al. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Große und Hocherhabene. Also Al-Muta'al, der Hocherhabene. Ein weiterer Name ist Al-Ali. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-Aliyul Hakim. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und er ist der Erhabene und Allgewaltige. Und der Name Al-A'la. Allah Azza wa Jal sagte, Sabbih isma Rabbika Al-A'la. Preise den Namen deines höchsten Herrn. Die Erhabenheit und Hoheit Allahs bezieht sich nun auf folgende Punkt. Allah Azza wa Jal ist erhaben in seinem Wesen. Subhanahu wa ta'ala. So ist Allah Jalla wa Ala über seinem Thron erhaben. Wie er es in mehreren Ayat erwähnt. Allah Jalla wa Ala sagte, إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Und Allah sagte, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. Der Allerbarme ist über dem Thron erhaben. Und Allah sagte, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Er ist der Bezwinger über seinen Dienern. Er ist der Bezwinger über seinen Dienern. Und er ist der Allweise und Allkundige. Und Allah Azza wa Jal sagte, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Sie fürchten ihren Herrn über sich und tun, was ihnen befohlen wird. Und viele weitere Ayat, die belegen, dass Allah Azza wa Jal über dem Thron ist. Und nicht etwa, wie einige irregegangenen Sekten sagen, Allah wäre überall. Erhaben ist er darüber. Ist Allah denn auch in den Unreinheiten? Erhaben ist er darüber. Ist Allah in den Tieren? Erhaben ist er darüber. Wie kann ein Muslim behaupten, Allah sei überall? Zumal das keiner gesagt hat. Weder Allah hat das gesagt, dass er überall ist. Es gibt keine Ayah, in der steht, Allah ist überall. Und wenn, dann steht nur im Koran, Allah ist mit euch. Und dieses Mitsein, jede Ayah im Koran, die dies erwähnt, erwähnt, wie er mit uns ist. Eben durch sein Wissen oder durch sein Hören oder durch sein Sehen. Nicht durch sein Wesen. Zweitens die Ahadith. Dazu gehört die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er eine Sklavin fragte, Ein Allah, قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte eine Magd, wo ist Allah? Sie sagte, über dem Himmel. Er fragte, wer bin ich? Sie sagte, du bist der Gesandte Allahs. Er sagte, lass sie frei, denn sie ist eine Gläubige. Wie kann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen, sie ist eine Gläubige, wenn die Antwort, dass Allah über dem Himmel ist, falsch wäre? Wie soll denn das funktionieren? Und deswegen ist es verwunderlich, wenn Allah azza wa jalla einige Herzen verschließt, möge Allah uns davor bewahren. Wie kann man solche Ayat und solche Ahadith einfach ignorieren? Dieser Hadith ist authentisch in Sahih Muslim. Sie sagt, Allah ist über dem Himmel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestätigt ihr, dass sie gläubig ist. Ja, dann will ich auch das Gleiche sagen, damit ich auch diese Bestätigung genießen darf. Aber wie möchte nun bitte schon jemand die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam hier beibehalten? Und er sagt, wer sagt, Allah ist über dem Himmel, ist ein Kafir. Und was machen wir dann mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Er hat das doch gehört. Oder hat er es gehört und einfach nur so laufen gelassen? Hasha wa kalla. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah sagte über ihn, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Heute habe ich eure Religion vollendet und meine Gunsterweisung euch vervollständigt. Und ich habe euch die Religion des Islams gewollt oder ich möchte für euch diese Religion, sagt Allah Jalla wa Ala. Das heißt, die Religion ist vollendet, es gibt keinen Fehler, es gibt keinen Mangel. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nie gesagt, Allah ist überall, Allah ist in allem. Oder Allah ist weder in der Welt noch außer Welt, wie alle diese Sekten es sagen. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies klar und deutlich erklärt. Nicht nur er, sondern auch die Gefährten. Und zwar Abdullah ibn Amr sagte, dass Ibn Mas'ud sagte, بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. Ibn Mas'ud, der Gefährte, sagt, zwischen dem Himmel der Erde und dem Himmel darüber sind 500 Jahre. Und zwischen jedem Himmel sind 500 Jahre. Und zwischen dem siebten Himmel und dem Thronschemel sind 500 Jahre. Und zwischen dem Thronschemel und dem Wasser sind 500 Jahre. Und der Thron ist über dem Wasser. Und Allah ist über dem Thron. Nichts von euren Taten bleibt ihm verborgen. Bitteschön. Ein Sahabi, oder nicht? Und deswegen sagen wir immer, wir müssen so glauben, wie die Sahaba es geglaubt haben. Qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahab. Allah sagt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, die Gefährten sagen. Wer den Koran und die Sunna nicht versteht wie die Gefährten, geht in die Irre. Ein weiterer Gefährter ist Abu Bakr, radiyallahu an. Qala Abu Bakr, radiyallahu an, ayyuhan nas, in kana Muhammadun ilahukum, الذي تعبدون فإنه قد مات وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أبو بكر رضي الله عنه sagte, wenn Muhammad euer Gott ist, den ihr anbetet, so ist er gestorben, als der Prophet صلى الله عليه وسلم gestorben ist. Und wenn euer Gott derjenige über dem Himmel ist, so ist er nicht gestorben. Dann rezitiert er die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala. Und Muhammad ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte vorübergegangen sind. Das heißt, Abu Bakr al-Siddiq sagt auch, Allah ist über dem Himmel. Und Das heißt, es gibt noch viele, viele andere Bestätigungen der Sahaba und der großen Gelehrten Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, die allesamt bestätigen, Allah Jalla wa Ala ist über dem Himmel. Und das ist der Name Al-A'la, das bedeutet dieser Name Al-A'la. Er ist also über dem Himmel, subhanahu wa ta'ala, mit seinem Wesen, Jalla Jalaluhu. Inshallah machen wir dann das nächste Mal bi'idhnillah an dieser Stelle weiter. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.